Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos pa' directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivar.

So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. Guess I'm selfish. Back on my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, but you're in a flame, oh, baby, you can blame you. Glad your mama made you. Making me insane, you cannot be insane, oh, you must be an angel. But you're in a flame, oh, baby, you can blame you. Glad your mama made you. Making me insane, you cannot be insane, oh, you must be an angel. Corner of my heart, tattooed your mark, there for the whole world to see. You're the owner of the heart and all my scars. Baby, you got such a hold on me. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. Guess I'm selfish. Back on my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't. Angel.

that makes you problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. I'm still in your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Läuft sich der Sommer so langsam schon mal wieder warm, aber in der kommenden Woche, da wird es ja noch heißer. Hallo, hier ist Ihr Radio Kiepenkerl Morgenteam mit Sven Sandbote und Tiziana Boge. Kommende Woche Temperaturen deutlich über 30 Grad, also es wird richtig, richtig heiß. Und damit Sie eine richtig schöne, leckere Abkühlung bekommen, haben wir Eis. Und zwar für alle. Genau, wir sind mit Roll & Cone aus Coesfeld im ganzen Kreis unterwegs und Sie sagen uns ganz einfach, wo wir hinkommen sollen. Zu Ihnen auf die Arbeit, ins Krankenhaus zum Beispiel, auf die Baustelle, in den Kindergarten oder vielleicht ja auch in den Verein. gehen, weil gerade noch eine Ferienfreizeit läuft, überhaupt kein Problem. Einfach bei uns bewerben. In der App und im Web klicken Sie radiokiepenkerl.de. Dann gibt's kommende Woche Eis für alle im Kreis Coesfeld. Schule und Mama und Papa in den Witold Büromarkt. Denn da gibt's alles für den Schulstart. Schulstarterwochen im Witold Büromarkt. Entdeckt unsere Sonderangebote zum Schulbeginn. Jetzt im Witold Büromarkt. Dülmener Straße in Coesfeld. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. I'm not afraid to you take my self-control. I never stop myself to wonder why. You're making me forget to blame, I know. You take my self, you take my self-control. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Alone. Alone. Alone. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zique ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. to be all alone. Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most? Yeah, 'cause your tears won't cry the river, don't let it flow. Don't wanna cry, baby, I'm on door, I'll let him go. Boy, I ain't the same girl I was before. No, you're only crying 'cause I don't want you back no more. Boy, you had your chance and you can't keep on crying, baby. Inocencia y la necesidad de andar, te fuera tal vez a bailar.